1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Oje, oje, 5 Minuten zu spät. Wir können nichts dafür, aber wir sagen trotzdem Entschuldigung. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht gibt es ein Thema bei uns, ein festes Thema. Das Thema heißt Bahngeschichten. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die mit Eisenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn schon schlimme Sachen erlebt haben oder ungewöhnliche Sachen, schräge Sachen erlebt haben, ausgefallene Erlebnisse hatten. Zum Beispiel wart ihr schon mal bei einem Zugunglück dabei oder involviert in ein Zugunglück? Oder habt ihr schon mal ein Verbrechen erlebt in einer Bahn? Oder wart vielleicht sogar betroffen von dem Verbrechen? Oder habt ihr mal eine ungewöhnliche Bahnreise gemacht? Da gibt's ja die verrücktesten und tollsten Sachen. Also wie auch immer, Bahngeschichten heißt unser Thema. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Und sofort geht's los mit Gregor. Gregor ist 24. Hallo, hallo Gregor. Grüß dich, Domian, altes Haus. Wie geht's? Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja. So muss es sein. Genau. So, du hast zum Thema Bahngeschichten angerufen. Genau, ich habe eine schöne Bahngeschichte, die dauert, die hat ungefähr 2,5 Monate gedauert, bis 3. Ja, erzähl mal. Und zwar war es vor 2 Jahren, da hatte ich die Situation, ich habe meine alte Wohnung abgegeben, hatte meine neue aber noch nicht, beziehungsweise musste die erst suchen, habe es ein bisschen verpeilt, das ein bisschen so zu machen, wie man es normalerweise macht, dass sich das überschneidet. Mhm. Und habe dann diese Zeit genutzt und habe die größte Zeit in der Bahn verbracht. Das heißt, ich habe tagsüber in der Bahn gearbeitet, ich habe nachts in der Bahn geschlafen. Wie in der Bahn gearbeitet? Was hast du da gearbeitet? Ich bin selbstständig und programmiere und habe dann im Zug eben... Ach so. Kann ich das ganz gut machen und dann macht es auch Spaß. Verstehe. Genau. Und nachts habe ich dann da geschlafen, ab und zu auch mal bei Freunden und Familie, aber halt oft habe ich das auch sehr genossen, dann in der Bahn zu pennen. Das ist halt eine ganz andere Atmosphäre als tagsüber. Nur ist das doch ein teurer Spaß. Wenn du 2 Monate in der Bahn wohnst quasi, musst du ja ständig eine Karte bezahlen, eine Fahrkarte. Ich habe mir eine einzige Fahrkarte gekauft und zwar die Bahncard 100. Die ist zwar arschteuer, aber die wollte ich halt eben auch nochmal so richtig kräftig ausnutzen und dann halt jeden Tag damit unterwegs zu sein, das hat mir irgendwie nicht gereicht und ich dachte mir, okay, jetzt gehe ich mal aufs Ganze. Und ich muss mal ganz blöd fragen, weil ich kein Bahnfahrer bin oder selten Bahnfahrer. Bahncard 100 bedeutet, man kann immer überall fahren? Ja, genau, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen wegen reservierungspflichtigen Zügen kannst du wirklich komplett ganz flexibel in den Zug einsteigen. Bekommst du es noch nicht mal irgendwo protokolliert oder so, du zeigst einfach deine Karte vor und das ist dein Ticket für den gesamten Zeitraum. Und du hast dann geschlafen, während die Bahn irgendwo wieder in ein anderes Städtchen tuckerte? Ja, genau. Also es gibt halt so ein paar Linien, die habe ich mir dann mit der Zeit ausgeguckt. Meine Lieblingslinie ist der Intercity 2021. Der startet 23 Uhr von Frankfurt und tuckert dann so lange durch NRW und Köln und hält dann nochmal eine halbe Stunde zum Rangieren und so weiter, bis er dann morgens um 7 Uhr in Hamburg ankommt. Das heißt, man kann richtig eine schöne Nacht durchschlafen und kommt dann wohl erholt in Hamburg morgens an. Das haben wir auch noch nie gehört, sowas. Ja, das macht auch super Spaß. Die Bahnen sind ja auch leer nachts. Das ist ja auch ganz anders eben als tagsüber. Ja, ja. Da gibt es ja zum Beispiel diese 6er-Abteile. Ja. Und wenn man sich dann die Lehne hochklappt, dann kann man auch wunderbar schlafen. Sehr, sehr gut, ja, natürlich. Ja. Und eigentlich 80% der Mitreisenden in den Zügen nachts pennen und haben sich dann Decken rausgeholt und liegen da teilweise flach. Kriegt man da auch Decken von der Bahn? Nee. So weit ist es halt noch nicht. Das gibt es zwar in Schlafzügen, aber die habe ich eigentlich immer gemieden, lustigerweise, weil es immer da so stickig war, weil 80 Leute pro Waggon immer die ganze Luft beatmen und die normalen Züge sind da wesentlich freier. Wie weit war denn dein Radius? Wie weit bist du gefahren? Du hast gerade von Frankfurt Hamburg erzählt. Wo bist du sonst hingefahren? Eigentlich überall hingefahren. Also ich habe halt hier und da mal Kundschaft, dann habe ich Familie und ein paar Freunde in Norddeutschland. Ich selbst habe da auch schon in Frankfurt gewohnt. Bin hin und her gependelt. Ich bin teilweise auch einfach aus Spaß, weil eben im Sommer die Temperaturen das war ja schon recht heißer Sommer damals. Und da habe ich mir den Spaß gemacht, bin dann in den klimatisierten ICE nach Berlin eingestiegen, habe dann da das Gleis gewechselt und bin wieder zurückgefahren. Es war einfach entspannter zum Arbeiten. Sofern die Klimaanlage funktioniert hat. Ja, das hat sie da ganz gut. Also ich finde immer, die Bahn ist besser als ihr Ruf. Ich finde, das ist immer hier so ein deutsches Phänomen, so über Herz zu ziehen. Und ja, vor allen Dingen auch jetzt, als es wirklich mit den Klimaanlagen war und auch mit den Heizungen, ich habe das jetzt so doll gar nicht mitbekommen, obwohl ich da auch viel Bahn gefahren bin. Also 2 Monate in der Bahn gelebt, ne? So kann man das fast sagen. Ja, genau. Ja. Mit Unterbrechungen ab und zu mal auch in der Jugendherberge und so, aber da hat es mir nicht so gefallen wie in der Bahn. In der Bahn fand ich das schon. Haben diese 2 Monate dich der Bahn noch näher gebracht? Oder war danach dann so ein Gefühl, dass du gesagt hast, jetzt langt es mir auch mit Bahn und Bahnfahren? Auch näher gebracht hat mich das der Bahn schon. Wir haben uns sehr gemacht. Aber es war schon ein sehr, sehr befreiendes Gefühl, dann nach 2,5 Monaten ungefähr dann wirklich wieder in die eigene neue Wohnung zu kommen. Ja, das ist, man hat da was vermisst, was man sonst ja, man hat ja normalerweise nie eine Pause von der eigenen Wohnung oder von einem Heim. Mhm. Und wenn man das wirklich einmal so durchzieht, dann sind das schöne Glücksgefühle, die man dann hat, wenn man in so eine Wohnung kommt. Das glaube ich wirklich. Was ist für dich, du hast ja nur sehr viel Erfahrung gesammelt, die schönste Bahnstrecke in Deutschland? Kommt drauf an, wie man sieht. Also nachts sieht man ja nicht so viel draußen. Da habe ich immer natürlich die Bahnstrecken genommen, bei der man schön schlafen kann und bei der nicht so viel los ist. Tagsüber, ich bin ein Fan einmal vom Hochgeschwindigkeitsverkehr. Köln-Frankfurt hat eine schöne Strecke, Stunde 10 mit 320 km/h darüber zu klettern. Es ist eine schöne Wackel, sehr schön, das ist cool. Und so vom optischen draußen finde ich die Strecke zum Beispiel da so durch Bingen mit dem Intercity ganz schön am Rhein. Und das ist sehr schön, Das ist wirklich sehr schön. Ja. Genau, das finde ich cool. Und dann kommen halt einfach die ganzen Sachen dazu, die Deutschland mit sich bringt, weil es so vielfältig ist. Das heißt, unten zum Beispiel so durch die Berge, das hat man ja eigentlich, irgendwie so in Bayern zum Beispiel unterwegs ist. Ja. Ich bin noch nie nach Rügen gefahren, das muss auch eine schöne Strecke sein. Man kann nach Binz, bis Binz kann man, glaube ich, fahren. Das ist sicher auch sehr schön. Ja, das muss man unbedingt mal machen. Ja, das muss ich unbedingt mal machen. Zumal man wirklich in Köln, man steigt in Köln ein und fährt dann bis Binz durch und muss nicht umsteigen, sehr praktisch. Ja, genau. Ja, also, Gregor, schöne kleine Geschichte. Schön, dass du angerufen hast. Gerne. Ein Bahnbewohner. Vor kurzer Zeit. Ja. Dankeschön. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, dir auch. Bis Dankeschön. Dann. Tschüss. Gut. Hau rein. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050 solltet ihr gerade zufällig eingeschaltet haben. Wir haben ein festes Thema heute Nacht. Das Thema heißt Bahngeschichten. Was habt ihr mit der Bahn, mit der Eisenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn schon alles erlebt? Ungewöhnliches oder weniger ungewöhnliches? Schönes oder furchtbares vielleicht auch? Ein Verbrechen? Was auch immer. Telefonnummer 0800 220 5050. Hier ist Hubertus, 48, guten Morgen. Hubertus, 48, guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich. Jetzt haben wir uns doch. Du hörst mich, das ist schön. Ja. So, du hast dich auch gemeldet zum Thema Bahngeschichten. Ja. Warum? Ja, warum? Weil ich Bahnfahren schön finde. Ja? Ja, und weil ich den Beruf so liebe. Fährst du gerade Bahn? Ja. Was machst du denn in der Bahn? Ja, ich bin Lokführer. Ach, du bist Lokführer. Ja, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ach, wie spannend. Du bist gerade im Dienst und die Lok fährt auch. Darfst du da telefonieren? Ja. Darfst du da überhaupt telefonieren? Ja, offiziell zwar nicht, Okay. Ich stehe ja jetzt gerade auf der Seite. Natürlich. Und der Bahnvorstand schläft ja jetzt auch schon. Ja. Ich stehe auf der Seite. Wohin geht denn die Fahrt heute Nacht? Ja, ich bin jetzt von Köln nach Mainz unterwegs. Von Köln nach Mainz, am Rhein entlang, ne? Jawohl. Das heißt, ich bin jetzt kurz vor meinem Ziel. Ja. Ja. Das ist ja so der Traumberuf aller kleinen Jungs, oder früher war es das zumindest. Lokführer. Sagen wir mal so, es ist immer noch ein Traumberuf, sag ich mal. Wie lange bist du denn schon in dem Beruf? Also ich mach's jetzt 15 Jahre. Ja. Und welche Loks fährst du so? Sagen wir mal so, fast alles, was die Bahn fährt. Auch diese was die Bahn hat. Auch diese extrem schnellen, diese Intercity. Ja, bin ich mal gefahren. Ja. Ich fahre jetzt Güterverkehr sozusagen. Was fährst du? Güterverkehr. Güterverkehr, verstehe. Ja. Mhm. Bin jetzt von Köln gekommen, habe einen Kollegen abgelöst und er löst mich jetzt auch gleich wieder der nächste ab, in ein paar Minuten. Was ist für und dich? Dann geht's. Und dann geht's in den Feierabend, hoffe ich. Ja. Ja. Was ist für dich das Tollste an diesem Beruf? Tja, wie soll ich jetzt sagen? Das ist diese Freiheit. Mhm. Weißt du, diese Technik. Mhm. Ihr sitzt immer alleine vorne, ne? In dem Führerhaus. Meistens. Ja. Und ist das nicht so ein bisschen ermüdend auch? Du kannst ja gar nicht viel machen. So stelle ich mir das als Laie vor. Das Ding fährt und fährt und fährt. Und die Landschaft rauscht an einem vorbei. Ist das nach ein paar Stunden nicht ein bisschen ermüdend? Nee, sagen wir mal so, wenn man so fährt, ich sage immer, man erlebt immer was Neues. Sagen wir mal so, wenn die Tageszeit sich ändert und die Lichtverhältnisse ändern sich, ändert sich auch die Landschaft, ändert sich auch das Bild. Ja, das stimmt natürlich. Und da gibt es immer viel zu gucken. Wenn man am Tag fährt, ist das eine ganz andere, sage ich mal, eine ganz andere Blickwinkel wie in der Nacht. Natürlich. Jetzt erklär mir doch mal, ich habe noch nie in so einem Führerhaus von da drin gesessen. Beim Autofahren ist es klar, da gibt man Gas und man lenkt. Das ist ja bei einer Loknummer ein bisschen anders. Lenken kannst du nicht so sehr und Gas geben auch nicht so. Was machst du da genau? Ich habe einen Fahrplan da liegen und in dem Fahrplan stehen dann meine Geschwindigkeiten drin, die ich in einem gewissen Streckeabschnitt zu fahren habe. Ja. Das heißt also, ich muss Signale beachten und hier näher. Und die Signale, sagen wir zum Beispiel, ab einer bestimmten Farbstellung, sage ich jetzt mal, es gibt rote, gelbe, grüne Farbe und die sagen mir dann, welche Geschwindigkeit ich einhalten muss. Ah ja. Und das wie geht das Lenken? Da kann man doch gar nicht so viel lenken. Gar nicht. Es ist ja spurgebunden. Ja, ja. Das ist schon klar. Ja. Ja, du fährst praktisch immer da entlang, wie die Weiche liegt. Ist das so, dass ihr immer alle paar Minuten irgendwo draufdrücken müsst, damit die Energie wiederkommt in den Zug, damit ihr für den... Du meinst diese Sicherheitsfahrschaltung? Genau. Ja, die überwacht mich ja, ob ich dienstfähig bin. Das heißt, wenn du in Ohnmacht fallen würdest, würde der Zug irgendwann wirklich stoppen? Ja. Ja. Also wenn es mir schlecht gehen würde, was weiß ich, würde, wie du schon sagst, in Ohnmacht fallen. Dann bleibt irgendwann, ein paar Sekunden bleibt der Zug dann stehen. Dürft ihr währenddessen Radio hören, Fernsehen gucken? Nee. Das alles nicht. So, jetzt ist ja, glaube ich, ein großes Thema bei euch Zug- und Lokomotivfahrern oder Straßenbahnfahrern auch. Die Menschen, die sich das Leben selbst nehmen wollen. Das hast du bestimmt auch schon erlebt, oder? Das ist kein leckeres Kapitel, sage ich ganz ehrlich. Wie oft hast du schon erlebt? Bis jetzt habe ich es zum Glück nur einmal. Und ich hoffe, dass mich auch die Rest von der Dienstzeit verschont. Wie war das eine Mal? Erzähl mal. Tja, weißt du, du kannst ja, du bist ja hilflos. Mhm. Du bist ja hilflos. Da liegt, ich sage mal so, derjenige, wo es bei mir damals von zugelegt hat, der war irgendwie noch gnädig, der hat sich noch eine Wolldecke eingewickelt. Und der lag auf richtig klassisch auf den Schienen. Zwischen auf der Schiene, ja. Und das war am Tage? Nein, in der Nacht. Ach so, das so heißt, du hast das, hast du es gar nicht gesehen? Sagen wir mal so, du hast ja bei den Loks, hast du ja keine so Fremdscheinwerfer wie beim Auto. Mhm. Das heißt, du fährst da und irgendwann taucht ein Hindernis im Gleis auf. Mhm. So. Und dann, dann... Was macht man dann? Ich hab's halt gemerkt. Ja, Notbremsung einleiten, Notruf ab. Hattest du denn da, als du diesen Fremdkörper gesehen hast, schon, also du hast ja nur irgendwas in eine Decke gewickelt gesehen, hast du da schon kapiert, das ist ein Mensch? Ja. Das war dir klar? Ja. Woran war dir das klar? Weil es ja unnormal ist, dass irgendwie wie so jemand im Gleis liegen kann. Das hat ja auch... Man hätte ja auch irgendeinen Gegenstand darauf legen können. Erst habe ich ja gedacht, es sei ein Gegenstand. Mhm. Und wie gesagt, und irgendwann gab es dann diesen berühmten Schlag unter der Lok und dann war mir das klar. Mhm. Das spürt man, wenn man mit einer so schweren Lok über einen Menschen fährt. Meine Lok hat 80 Tonnen. 80 Tonnen? Ja, das sind zwei LKWs. Beschreib das mal, wie spürt man das? Tja, wie wenn man Schotterstein da als Kinder so drauflegt oder so ein Pfennigstück. Mhm. Man hört schon das Rumpeln. So, jetzt hast du dann die Notbremsung eingeleitet, aber da war, wie lange dauert es, bis dein Zug in dem Fall zum Stehen kam? Wie viel Meter ist der noch gefahren? Also sagen wir mal so, der Zug hat jetzt, sagen wir mal, im Schnitt einen Bremsschock von ca. 1000 Meter. 1000 Meter? Mhm. Ja. Wahnsinn. 1000 Meter, 1 Kilometer fährt er noch, bis er steht. Ja. So, dann steht der Zug. Du weißt, ja. Du gehst davon aus, da ist wahrscheinlich was passiert. Was machst du dann? Ja, das jetzt wird ein Notruf abgesetzt und dann setzt man praktisch so eine Art Rettungskette in Gang. Mhm. Steigst du aus? Also ich war damals so geschockt, also ich konnte nicht. Mhm. Aber dann muss man ja fast einen Kilometer zurücklaufen, bis man dann irgendwie was sieht. Ja klar, also wie gesagt, nachdem er dann diesen Notruf absetzt, kommt ja auch die Feuerwehr und diese ganze Notfallmanagement von der Bahn, mhm. die tun ich dann halt betreue. Also du sagst, du warst zu geschockt, du bist also in der Lok sitzen geblieben. Ja, ja. Gibt es Kollegen, die dann wirklich aussteigen und hingehen und gucken? Das kann ich nicht sagen. Wie, darüber spricht ihr? Ich meine, das ist ja auch ein sensibles Thema. Ja, aber ihr Kollegen müsst doch darüber sprechen. Das ist doch fast leider Gottes Alltag für euch. Ah, aber wie gesagt, das ist, sagen wir mal so, es läuft ja auch nicht jeden Tag einer das Auto. Nee, natürlich. Ist ja das interessant. Das muss ja auch mal bedenken, ja. Das heißt, da wird gar nicht so offen unter den Kollegen gesprochen über diese Thematik. Nee, also man... Ich sage jetzt, man tut das nicht verdrängen. Das tut man natürlich nicht. Mhm. Man spricht schon mal mit dem Kollege drüber, aber sagen wir mal so, man tut das als, wie soll ich sagen, es ist schwierig. Ich meine, der eine verdaut so, der nächste verdaut so. Wie lange hast du denn gebraucht, um das zu verdauen? Puh, ich hatte damals da meine heutige Frau kennengelernt und da war ich zu ihr gefahren an die Küste. Wie lange also hat mein Arbeitgeber... Wie lange hast du denn ausgesetzt? Ich war 3 Wochen zu Hause. Wie war das Gefühl, dann nach den 3 Wochen wieder Zug zu fahren? Puh, sagen wir mal so, wenn man an dieser Stelle vorbeifährt, gut, ich komme jetzt da nicht mehr hin, weil ich einen anderen Dienst habe. Es ist schon irgendwie, man kriegt so ein komisches Gefühl in der Magengegend. Mhm. Weißt du, hast du irgendwas damals erfahren über die Person, warum die das gemacht hat zum Beispiel? Nee. Gar nichts. Du wusstest auch gar nicht, wie alt die war, Frau, Mann, wusstest du nicht. Nee. Mhm. Ich weiß nur, da kommt ja die Polizei, nimmt das auf, Staatsanwaltschaft, ist ja klar. Man wird befragt und dann war's das. Legen die dann? Ja? Ja. Und das war's dann? Und dann, das war's dann, ja. Mhm. Legen die Leute sich so auf die Schienen, dass die zerteilt werden? Jetzt schwierige Frage. Es gibt Leute, die, sage ich mal, die gehen hin. Also was ich schon von Kollegen gehört habe, die stellen sich ins Gleis und hauen ihm noch ins Gesicht. Das ist natürlich besonders schlimm. Das ist besonders schlimm. Ja. Was denkst du als Lokführer über Menschen, die sich auf diese Art und Weise das Leben nehmen? Also ich will jetzt nicht mal von der christlichen Seite sprechen, sagen wir mal so. Man hat hier irgendwo mal das Leben bekommen, um es wegzuwerfen. Gut, das ist jetzt eine grundsätzliche Aussage gegen die Selbsttötung. Aber meine Frage war jetzt auch bezogen auf diese Art und Weise, wenn sich jemand schon das Leben nehmen will, dass er das dann so macht. Wie denkst du darüber? Ich sage mal so, er stellt sich halt vor, es ist eine sichere Methode. Ja. Sagen wir mal so, wenn einer auf eine Brücke geht und will zum Beispiel ins Wasser springen, der kann immer noch umdrehen. Mhm. Oder im Wasser kann er sagen, was weiß ich, er taucht zwar kurz unten, kommt wieder hoch. Mhm. Dass das misslingt, sage ich mal, wenn er jetzt, was weiß ich, oder die Finger in die Steckdose steckt, sage ich mal so. Mhm. Weißt du, Hubertus, ich will da gar nicht beurteilen, wenn jemand in einer solchen Lebensverzweiflung ist, dass er sich das Leben nimmt. Aber ich urteile schon darüber, dass er es auf diese Art und Weise macht, weil mit der einen Begründung, weil er noch einen anderen Menschen, nämlich jetzt in dem Fall euch Lokführer, mit in die Sache reinzieht. Reinzieht, ja. Ja, und das ist das Schlimme daran, finde ich. Das ist das Schlimme daran. Er zieht derjenige, sage ich mal, der zieht einen Unbeteiligten rein. Genau so ist es ja. Ich sag mir immer, wenn ihr jetzt eine Tablette nimmt und er ist zu Hause, nimmt ein Gewehr und schießt sich, macht eine Selbsttötung mit dem Gewehr oder hängt sich auf, dann ist ja keiner dabei. Mhm. Genau, ja. Und es ist klar, das ist schon, sage ich mal so, es ist schon ein Egoismus, was der eine macht. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Also Gott sei Dank in 15 Jahren einmal nur passiert bei dir. Zum Glück, ja. Hoffen wir, dass in den nächsten 15 Jahren auch nichts passiert. Und Hubertus, ich freue mich sehr, das ist, glaube ich, eine Premiere in dieser Sendung, dass ein Lokführer, der in der Fahrt ist oder beim Fahren war, hier angerufen hat. Ja, ich stehe auf der Seite. Du stehst auf der Seite. Aber du bist im Dienst. Also das ist, ich bin noch im Dienst. Genau. Ja, ich warte jetzt noch kurz auf einen Kollege, bis der mich ablöst. Ja. Ich danke für deinen Anruf. Danke für das Gespräch und einen schönen und guten Feierabend wünsche ich dir jetzt. Ja, klar. Wie gesagt, ich warte jetzt, es dauert noch ein paar Minuten, bis der Kollege kommt. Und naja, ich hoffe, dass er auch eine ruhige Nacht hat. Klar, das hoffen wir für ihn. Alles Gute. Wie gesagt, deine Sendung finde ich klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke sie jeden Abend mit Spannung. Dankeschön. Wenn ich dienstfrei habe. Natürlich. Ist mir klar, wenn du dienstfrei hast. Sonst geht das ja nicht. Ja, sonst ist es ja verboten. Gut. Lieben Dank, Hubertus. Alles Gute. Ja. Tschüss. Ja, danke. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Vielleicht hat er ja doch heimlich Radio gehört heute. Ich glaube nicht. Er hat das gestern, er war gestern zu Hause und hat die Ankündigung gehört, dass wir das Thema Bahn machen und dann hat er heute gedacht, ich rufe mal an. So ist Hubertus. Und jetzt kommt die Dana und Dana ist 43. Guten Morgen, Dana. Heute dauert das so lange, bis die Leute mir antworten. Ja, hallo. Bin ich denn auf dem Mond? Dana, du musst bitte den Ton von deinem Radio oder Fernseher ganz abdrehen. Hab ich. Sehr gut. Alles ausgestellt. Sehr gut. Dann können wir gut reden, wir beiden. Mhm. Zum Thema Bahn. Du hast dich da auch gemeldet. Warum? Ja. Das war 1990. Da war ich zu einem Vorstellungsgespräch in Wiesbaden. Ja. Und auf dem Rückweg von dem Vorstellungsgespräch habe ich in der S-Bahn gesessen, die kurz hinterm Bahnhof Rüsselsheim mit einer anderen S-Bahn zusammengestoßen ist. Du saßt hinten? Ja, ich saß da mittendrin. Eigentlich wollte ich ganz nach vorne, damit ich sicher meinen Anschlusszug in Frankfurt noch erreiche. Aber damals konnte man in den S-Bahnen nicht mehr den Waggon wechseln, also habe ich nur im dritten Waggon gesessen. Und das war mein Glück, weil in den ersten beiden Waggons sind die meisten Leute gestorben. Es gab 17 Tote und über 140 Schwerverletzte. So schlimm? Mhm. So schlimm. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern dran, aber das ist ja auch schon lange her. Das ist schon lange her, in der Tat. Mhm. Mein Gott. Wie gesagt, 2. Februar 1990. Mhm. Das sind jetzt mal ganz locker 23 Jahre. Das heißt, wenn du irgendwie aus Versehen oder durch Zufall nach vorne gegangen wärst, würden wir beide uns jetzt nicht unterhalten? Mit Sicherheit nicht, ja. Warst du verletzt? Ja, so in der Relation zu dem, was den anderen Leuten passiert ist, ist mir eigentlich nichts passiert. Ich habe ein Schleudertrauma gehabt und zwei ausgerenkte Halswirbel und ein paar Prellungen. Ja, kann man mit leben. Eben. Mhm. Ich lebe noch. Ja, das sowieso. Beschreib doch mal diesen Moment. Man sitzt in so einer Bahn und wähnt sich ja wirklich in Sicherheit, wenn man denkt, das sowas passiert nicht. Man fühlt sich ja viel sicherer als auf der Straße, in einem Auto. Man denkt an gar nichts Böses. Genau. Es war, wie gesagt, kurz hinterm Bahnhof Rüsselsheim. Da waren jede Menge Leute zugestiegen, so aus dem Opelwerk, was da ist. Ja. Und hat sich ein Mann mir gegenübergesetzt, so um die 40, und packte dann seine Fahrschulunterlagen aus. Und ich musste erst mal kichern, weil jemand in dem Alter, der noch irgendwie zur Fahrschule geht und bei Opel arbeitet, noch immer hat einen furchtbaren Schlag. Und alles hat geschrien, ist durcheinander gefallen und der erste Gedanke war, der Zug ist entgleist. Bist du irgendwie nach vorne geschleudert, nach hinten geschleudert worden, irgendwie? Ja, der Mann, der mir gegenüber saß und ich, wir haben uns irgendwie quer übereinander gelegt. Mhm. Der Zug war relativ voll, es war ja so gegen 16:30, also so beste Feierabendzeit. So, dann passiert dieser Knall. Und es passiert, dass ihr da so schräg aufeinander liegt. Mhm. Und dann hat der ganze Wagen hat irgendwie so schräg auf der Seite gelegen. Mhm. Dann gingen irgendwann auf der einen Seite die Türen auf. Mhm. Und dann kamen irgendwelche Leute, die meisten mit irgendwelchen blutenden Wunden und so, und haben den Leuten da rausgeholfen, weil das waren von vornherein gut 2 Meter. Die man runterspringen musste. Was war mit der Akustik? Schrien die Leute? Es war eigentlich ziemlich ruhig. Das hört man oft von schweren Unglücken, dass es gespenstisch still am Anfang sein soll. Mhm. Die Leute sind dann so geschockt, die schreien nicht mal mehr. Also so bei uns in dem Waggon, da war ein junges Pärchen, die waren vielleicht so 14, 15, da hat das Mädel geschrien wie am Spieß. Aber der ganze Rest von den Leuten, die haben einfach nur geguckt, haben sich gewundert und keiner hat irgendwas gesagt. Was hast du dann gemacht? Ja, das, was alle gemacht haben. Aus dem Zug rausgeklettert, um den Zug rumgelaufen, auf die andere Seite, wo der Bahnhof war. Und dann hat man erst mal gesehen, was überhaupt passiert war. Was für einen Anblick hattest du vor Augen? Ja, muss dir vorstellen, zwei Züge, die parallel aufeinander, direkt aufeinander zufahren und sich ineinander verhaken. Wie groß war das? Das war an so einer Böschung. Darunter ist der Werksparkplatz vom Opel. Und da sind die ersten Waggons runtergefallen. Die lagen auf diesen ganzen Autos drauf. Und es war einfach nur ein furchtbares Chaos. Kannst du ungefähr sagen, wie schnell die Züge fuhren, die aufeinander geprallt sind? Also unser Zug war gerade erst angefahren. Das waren vielleicht so, ja, so ein knapper Kilometer vom Bahnhof weg. Aber der andere kam halt mit Vollspeed. Der sollte eigentlich nicht halten und sollte nicht auf diesem Gleis unterwegs sein. Das gab schon einen zünftigen Schlag. Aber das Merkwürdige war, die Leute, also um diese Uhrzeit sind die Züge in dieser Richtung extrem lang und extrem voll. Und dann so ab Wagen 8, 9, 10 rum, die haben nicht mal mehr irgendwas mitbekommen. Die Leute, die da drinnen saßen. Aber so, was ist denn jetzt los? Warum hält der Zug schon wieder? Wir sind doch gerade erst losgefahren. Sie haben auch diesen Schlag, diesen Aufprall nicht mitbekommen? Die haben nur gemerkt, dass der Zug auf einmal stehen geblieben ist. So, jetzt bist du ausgestiegen, so wie die anderen auch, die noch aussteigen konnten. Und du hast dieses schreckliche Bild da gesehen. Und dann? Ja. Was macht man dann? Was macht man dann? Ja, wir mussten halt alle irgendwie zurück zum Bahnhof laufen. Da war dann so ein Übergang, da konntest du rübergehen. Dann hast du halt auch wirklich erstmal gesehen, was da passiert ist. Da war dir klar, da ging es um Leben und Tod. Und war dir da auch schon klar, da sind Menschen ums Leben gekommen? Ich glaube, in dem Moment habe ich das gar nicht so realisiert. Und dann kamen Feuerwehr und Krankenwagen, einer nach dem anderen, und Rettungshubschrauber. Also insgesamt waren wohl 800 Rettungskräfte im Einsatz. Die haben sich dann um die Verletzten und Schwerverletzten gekümmert. Du warst nur leicht verletzt. Ja. Was macht man dann in deinem Fall? Wartet man da oder geht man nach Hause? Ja, man steht da erstmal rum und ist fassungslos und guckt sich das Ganze an und weiß nicht, was man machen soll. Genau, genau. Weil, ich meine, ich habe ja nicht da gewohnt, ich musste ja noch eine ganze Ecke weiter. Und irgendwann habe ich mich mit Leuten unterhalten, die gesagt haben, es gibt auch einen Bus nach Frankfurt. Der zum Flughafen fährt, und haben mir auch gezeigt, wo der dann abfährt. Und von da aus bin ich weg. Aber das hat mindestens 2,5 Stunden gedauert. Ach so, und du bist du dann... Du stehst einfach da und weißt nicht, was du tun sollst. Genau. Und du beobachtest das Ganze und denkst, du stehst in einem ganz furchtbar schlechten Film. Ja. Und bist du dann... Du siehst, wie dann irgendwie die Rettungswagen angerast kommen und dann ganz langsam wieder wegfahren, ohne Blaulicht, dann weißt du genau... Da haben sie wieder irgendwie einen Toten geborgen. Bist du denn dann Eigeninitiativ etwas später ins Krankenhaus gegangen? Ich bin am nächsten Tag zum Arzt gegangen, ja. Am nächsten Tag? Das heißt, da war eine Nacht dazwischen? Wenn man dann zu Hause abends ist, man spürt irgendwie, man hat sich verrenkt oder man fühlt sich selbst auch körperlich nicht so ganz wohl, aber hat diese Bilder vor Augen. Wie geht es einem dann? Wie geht man damit um? Du bist in dem Moment so geschockt. Du kannst das nicht realisieren. Auch dann am Abend noch, als du zu Hause warst. Da hast du die Bilder wahrscheinlich im Fernsehen gesehen, da wurde darüber berichtet. Dann habe ich noch meine Eltern angerufen, habe gesagt, hier, ihr habt das bestimmt auch gesehen, das Zugunglück da bei Rüsselsheim. Die wussten ja, dass ich irgendwie an dem Tag da in der Gegend gewesen bin. Ich wollte nur Bescheid sagen, bei mir ist alles in Ordnung. Die hatten das noch gar nicht gesehen, dann haben sie sich erstmal komplett aufgeregt. Was ja auch nicht meine Absicht war. Natürlich nicht. Wie lange hast du gebraucht, um das zu verarbeiten? Also ich habe zeitweise heute noch Schwierigkeiten, wenn ich Zug fahre. Konntest du überhaupt dann wieder so unbefangen Zug fahren? Bald? Ich musste. Ich musste ja irgendwie nach Hause kommen. Das war noch über 100 Kilometer. Ja, aber das heißt dann auch so in der nächsten Zeit danach bist du dann auch wieder sofort immer Zug gefahren. Weil du musstest. Ich musste, ja. Ich hatte keine andere Möglichkeit, also ich musste. Vielleicht war das auch ganz gut, dass man dann gleich wieder... Ja, Konfrontationstherapie. Ja, ganz genau, ganz genau. Einfach weitermachen. Du bist da ja dann dem Tod entronnen, durch einen glücklichen Umstand, so kann man es ja sagen. Was hat dieses, das ist ja ein elementares Erlebnis, was hat das so mit deinem Leben gemacht, dieses Erlebnis? Ich denke, man lebt irgendwann bewusster. Hält das an bis heute? Ja, auf jeden Fall. Das ist erstaunlich und toll. Dir wird irgendwann klar, dass es mit jeder Sekunde, egal wie sicher du dich fühlst, vorbei sein kann. Immer, überall. Es gibt keine Sicherheiten. Das machen wir alle uns viel zu wenig klar. Das kann durch einen schweren Unfall passieren. Es kann aber auch, also jeder von uns kann einen Gehirnschlag kriegen, einen Herzschlag oder irgendwas. Es gibt tausend Möglichkeiten, dass es auf einmal irgendwas passiert. Und wenn du einmal in so einer Situation gewesen bist, denkst du irgendwie anders drüber nach. Aber du sagst, du hast... Du bist vielleicht auch ein bisschen weniger risikobereit. Ja. Aber... Du hast gerade gesagt, du bist bewusster. Du hast es aber immer noch nicht so ganz richtig verarbeitet, hast du gerade gesagt. Es kommt immer wieder so ein bisschen hoch. Ja, wenn ich jetzt mal längere Bahnstrecken fahre und es rumpelt mal böse über ein Gleis drüber an der Weiche, dann zucke ich automatisch zusammen. Ich kriege keine Panikattacken mehr oder sowas. Wenn du möchtest, biete ich dir noch... nur einfach mal kurz im Kopf. Wenn du möchtest, biete ich dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen an. Vielleicht kann er dir noch einen Tipp, einen Rat geben. Na, ich denke, das brauche ich nicht mehr. Dann danke ich dir für deinen Anruf, Dana. Und dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche dir von Herzen, dass nie wieder sowas passiert in deinem Leben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das zweimal im Leben passiert. So. Einmal reicht, ja. Einmal reicht. Dana, alles Liebe, alles Gute. Dir auch. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Thema Bahngeschichten. Ich möchte gerne mit euch über die Bahn sprechen, über Eisenbahn, S-Bahn, Straßenbahn, U-Bahn, was auch immer. Was ihr da schon so alles erlebt habt. Wir haben ja gerade schon einige gravierende Geschichten gehört. Habt ihr Schönes erlebt? Habt ihr weniger Schönes erlebt? Habt ihr vielleicht mal eine ganz ungewöhnliche Bahnreise gemacht? Ich habe es ja gestern schon gesagt, es gibt ja die transsibirische Eisenbahn, es gibt tolle Bahnreisen durch Australien, durch Indien, durch Südamerika und so weiter. 0800 220 50 50. Hier ist Joachim. Joachim ist 46. Guten Morgen. Hallo. Hallo Joachim. Ja, hallo, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Zum Thema Bahn hast du auch angerufen, Bahngeschichten. Ja, richtig. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren bin ich als Interrailer immer mal wieder durch Europa getourt. Das habe ich früher auch gemacht. Oh, ich habe das genossen. Mhm. Das war also wirklich eine Befreiung von zu Hause raus in die Welt. Also allein schon dann, also... Ich muss gestehen, kurz bevor es losging, wollte ich immer nicht mehr weg. Eigentlich schon, weil ich wusste, es gibt eine Strapaze und das wird schwierig. Aber wenn ich dann im Zug saß und das Ding ist aus dem Bahnhof rausgerollt und das war einfach fantastisch. Also wenn das Rollieren unter einem losging und ich habe dann auch, da muss ich dazu gestehen, ich habe mit 18 das angefangen und habe, also ich glaube, ich war der einzige Interrailer dieser Welt, der man einen Dumont Kunst- und Kulturführer dabei hatte. Der was? Ich habe mich immer ganz genau darauf vorbereitet, was ich mir angucken möchte. Ach so, also ein sehr genauer Reisender. Ja, richtig. Ich überlege gerade so, gibt es das heute überhaupt noch Interrail? Es gibt das immer noch, aber es ist heutzutage ganz furchtbar zerpflückt. Also ich habe das auch immer mal probiert, bei uns in der Firma unseren Lehrlingen ans Herz zu legen. Geht raus, lernt mal Europa kennen, lernt mal die anderen Kulturen kennen. Und es ist aber heute ganz furchtbar zersplittert. Also du kannst quasi nur noch so Länderpakete kaufen. Ach so. Und die hängen aber nicht mehr zusammen. Das heißt, da ist zum Beispiel, was weiß ich, Spanien und Österreich und von mir aus noch Griechenland. Und dann musst du noch andere Pakete dazu nehmen, dass du das dann quasi kombinieren kannst. Es war, wie war es früher? Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Man kaufte sich dieses Ding und konnte durch ganz Europa fahren. Ah, das war gigantisch. So war es, ne? 426 Mark, das war damals meine Einstiegskarte, als ich losgefahren bin. Und du hast also die damals freigeschalteten Länder, es war natürlich noch ohne Ostblock, es war natürlich alles Nein, ich bin in Jugoslawien gefahren mit Interrail. Ja, die waren ja auch schon aufgeschlossen. Nein, die waren ja, ach so, verstehe. Aber diese ganzen anderen Länder, Ungarn und sowas, das kam ja alles erst später dazu, Polen und sowas. Also ich weiß noch, ich habe auch noch für die ersten Ungarnfahrten habe ich sogar noch Visum gebraucht. Wie weit bist du gefahren? Wo deine Eckpunkte, wo waren die? Also ich bin am südwestlichsten Zipfel Europas gewesen, ganz unten natürlich, Zagreb. Ich bin ganz oben gewesen am Nordkap. Ich bin bis runter nach Italien ganz unten. Ich wollte damals unbedingt nach Griechenland noch. Da ging dann aber der erste Jugoslawienkrieg los. Das habe ich damals leider sein lassen müssen. Ich habe ganz Benelux, komplett Schweiz, Österreich mit dem internen Deutschland-Ticket auch Deutschland gemacht und natürlich Großbritannien, was ich sehr schätzen und lieben gelernt habe, wo ich auch später jahrelang noch gewohnt habe. Und warst du auch Spanien, Portugal? Ja, auf jeden Fall. Portugal war eines meiner liebsten Länder. Das ist. Also so exzessiv wie du habe ich es nicht gemacht. Und ich habe so ein zwiegespaltenes Gefühl daran. Einerseits, wie du gerade auch sagtest, war das ein Freiheitsgefühl. Ja. Andererseits habe ich auch sehr ätzende Erinnerungen gespeichert. Dass, Zugtoiletten. Genau, überfüllte Züge, dass man in den Fluren, in den Gängen schlafen musste über die Leute drüber steigen musste und Dreck und weiß ich was alles. Also wenn du Glück hattest, hattest du natürlich so ein Sechserabteil, konntest da die Sitze zusammenziehen, so wie wir das von früher her gewöhnt sind. Das kennen ja die Jungs und Mädels heute alles gar nicht mehr im ICE. Wenn du draußen warst, hattest du vielleicht noch das Glück, so ein Klappsitz, die kennst du bestimmt auch noch, Klappsitze. Ja, genau, ganz genau. Und dann weiß ich noch, ich hatte damals mal auf so einer Zugfahrt von Paris zurück, hatte ich dann so meinen Hintern auf dem Klappsitz, den Kopf auf dem Rucksack, die Füße dann auf diesem Gestänge vorm Fenster. Und ich weiß noch, der Schaffner damals, oh, Monsieur, vous êtes très sportif, hein? Und ja, dass man halt einfach da gucken musste, also man war wirklich in allen Lebenslagen, konnte man da schlafen und das war super toll. Und du hast so tolle Leute getroffen auch. Ja, man lernt wirklich viele Leute kennen. Aber du bist dann auch ausgestiegen und hast ja auch die Gegenden und die Städte angeguckt. Und die Ganz gezielt. Es gab ja auch Interrailer, die nur fuhren. Das fand ich immer völlig bekloppt. Habe ich auch kennengelernt. Ja. Die mir dann erzählt haben, ja, wir fahren heute, was weiß ich, von Madrid über Paris und dann zurück nach Genf bis Rom und morgen direkt dann, was weiß ich, von Rom über weiß der Geier wie bis rauf nach Amsterdam und die haben den Zug gar nicht verlassen. Also das war ja auch eine sehr, sehr tragische Geschichte, weil du warst überall und hast nichts gesehen. Ja, natürlich, das war völlig idiotisch eigentlich. Aber es war so toll, du konntest 1000 Leute kennenlernen. Also ich bin in der Regel immer allein losgefahren und ich habe Freundschaften geschlossen vor gut 30 Jahren, die also bis heute noch halten. Sag bloß, durch dieses Interrail-Programm? Ja, also ich habe noch heute Kontakt nach Ungarn, nach Großbritannien rüber, nach Portugal unten, also wo sich das auch über Jahre dann noch gehalten hat, wo man auch noch telefoniert, Spanien. Ja. Nun ist das ja so eine Jugenderinnerung bei dir, bei mir auch. Bist du später oder heute, bist jetzt 46, fährst du heute auch noch Bahn? Also ich habe aus Protest, jetzt kommt natürlich ein Thema auf den Tisch, was viele schon nicht mehr hören können. Nein, sag jetzt nicht. Protest Stuttgart meine Bahnkarte zurückgegeben, weil man mir meinen Bahnhof amputiert hat. Stuttgart. Ah. Wir haben ja hier einen Bahnhof gehabt, der eigentlich 80 Jahre fehlerfrei funktioniert hat. Ja, und der ist jetzt verschandelt. Und man hat ihn ja abgerissen und man hat sich, glaube ich, auch nie Gedanken drüber gemacht. Wir haben ja hier die zweitgrößten Mineralquellen Europas und man versucht hier einen Tiefbahnhof zu graben und will 15 Meter den Wasserspiegel senken. Und allein schon Charles Darwin hat gesagt, wer gegen die Natur arbeitet, der wird verlieren. Also ich meine, das wird jetzt die unendliche Geschichte bei uns. Du bist in einem Thema drin, das mag ich schon. Gestatte mir eine Frage von jemandem, der aus Köln kommt und nun jetzt nicht jeden Artikel über Stuttgart 21 liest, weil irgendwann will man es auch gar nicht mehr hören, zumindest wenn die man nicht. Die können schon nicht mehr sehen, die haben uns unsere halbe Stadt schon kaputt gemacht. Genau, so, das ist jetzt meine Frage. Es war ja jetzt im Gespräch, das Projekt eventuell zu stoppen. Mhm. Nun ist aber schon viel Unheil angerichtet worden, ist schon viel abgerissen worden und abtransportiert worden. Wenn das jetzt gestoppt würde, weißt du, was man dann bauen würde wollen? Also wenn du diese Frage so stellst, darf ich dann ein bisschen ausführen? Nee, das führt zu weit. Sag mir mal so ein... Nee, aber nur ganz kurz. Also es ist ja folgendermaßen. Jeder Bautechniker weiß, man baut nicht auf Anhydrit oder wenn Wasser da ist oder wenn halt so Steinstrukturen wie hier da sind, so Gipskörper. Und das machen die. Und man hat bisher noch gar nicht viel gebaut. Man hat den Bahnhof abgerissen, Nordflügel, Südflügel. Mhm. Daraufhin hat man festgestellt, dass jetzt die ganze Hallenkonstruktion, die drüber liegt, eigentlich gar keinen Halt mehr hat, links und rechts. Okay, das lassen wir mal. Lass uns das nicht so vertiefen. Ich glaube, das langweilt die Leute. Mhm. Ich wollte nur fragen, was macht man, wenn das Projekt gestoppt wird? Baut man das wieder auf, was abgerissen wurde? Also es wäre jetzt noch möglich, ohne Probleme. Ah, siehst du, das finde ich interessant. Das wollte ich mal wissen. Also man hat ja hier Milliarden, die man immer hinschmeißt. Und die größten Milliardenbeträge sind aber interne Verrechnungssachen, die man, weil ja quasi die Bahnflächen dem Bund gehören und überschrieben wurden an die Stadt, das würde man zurückbuchen können. Ah, ja. Das wären nicht mal Ausgaben. Also, ich hoffe sehr, dass das Ding gestoppt wird, weil ich das auch für völlig wahnsinnig halte. Aber das ist ein ausgereiztes ein Thema extra mittlerweile. Thema. Aber extra zum Thema. Thema Bahn nochmal. Ich muss dazu sagen, ich habe bis dahin das Bahnfahren geliebt. Ich liebe Bahnfahren im Ausland auch noch heute. Mhm. Allerdings mit dem, was die uns hier angetan haben. Hast du dich verabschiedet? Die Leute, ich sag's ganz offen, die hier Milliarden Steuergelder verschwenden, ohne Sinn und Verstand, gehörten meiner Meinung nach dafür auch haftbar gemacht. Sehe ich auch so? Das heißt, dass die quasi auf Rente gesetzt werden, auf Hartz-IV-Niveau und deren Restrente zur Zurückzahlung dieser verursachten Schulden genommen werden. Ein sehr diskutabler Vorschlag, finde ich. Joachim, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Für deine Sendung, ganz toll. Dankeschön, alles Gute, tschüss. Merci vielmals, ade aus Stuttgart. Ja, ade, tschüss. Das war Joachim aus dem schönen Stuttgart. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 34. Hallo Thorsten. Hallo. Hallo Thorsten. Ja, jetzt bin ich gespannt, was du mit oder wegen der Bahn erlebt hast. Ja, ich hatte ja gerade gehört von dem Lokführer, der halt auch so seine Schienensuizide da beziehungsweise schon mal hatte. Mhm. Und das ist natürlich bei uns auch vermehrt der Fall. Wir sind da sehr involviert mit. Wer ist? Es ist eine schlechte Leitung. Ich werde dich jetzt unterbrechen müssen. Ich merke schon. Wer ist uns? Ja. Was machst du? Also ich bin bei der Berufsfeuerwehr, seit 13 Jahren jetzt. Mhm. Und komme natürlich in engen Kontakt dann halt mit dem Schienensuizid selber. Oh ja, direkt sogar. Ihr seid die Ersten, ne? Genau, wir sind die Ersten vor Ort im Rahmen der Feuerwehr und mit dem Rettungsdienst halt. Das heißt, wie viele Schienensuizide hast du schon gesehen und erlebt? Oder also gesehen? Wir haben ca. 5 bis 10 Schienensuizide pro Jahr. Und jetzt halt in den letzten 13 Jahren sind da schon einige zusammengekommen. Das stelle ich mir hart vor, jetzt an deiner Stelle, was du da alles siehst. Ist hart im ersten Moment, natürlich, aber man muss auch mal ganz klar sagen, wir müssen unseren Job in dem Moment machen, wir müssen funktionieren. Ich frage dich jetzt, weil das wirklich jeden interessiert, muss ich jetzt so offen fragen. Wie sieht ein Mensch aus, der vom Zug überrollt wurde? Wie der Lokführer gerade schon sagte, ist unterschiedliche Situation, ob die Person vor dem Zug steht oder liegt. Natürlich haben wir jedes Mal bei Eintreffen abgetrennte Gliedmaßen, die wir vorfinden und sind nachher wirklich sozusagen mit dem Einsammeln der Gliedmaßen beschäftigt. Gibt es Fälle, wo jemand vielleicht auf einen Zug sogar zuläuft und dass der Körper komplett fast zerplatzt durch den Aufprall? Ja, natürlich. Ist alles möglich. Das können wir natürlich nur aus dem Hören sagen, von dem Lokführer dann halt erkenntlich machen, dass wir sagen, der ist auf den Zug zugelaufen. Dieses Szenario selber kriegen wir ja nicht mit, wenn wir an einer Stelle eintreffen, sondern wirklich nur, dass wir den leblosen Körper vorfinden, in allen Lagen und halt über eine gewisse Strecke auch verteilt. Das heißt, kann ich sagen, wie weit verteilt kann das sein? Können die Gliedmaßen oder Teile des Körpers verstreut sein? Also es kann über 100-200 Meter alles verstreut sein. Müsst ihr das denn aufsammeln? Wir sammeln dann auf. Wir sammeln dann die Gliedmaßen ein und führen die dem Bestatter dann zu. Hm. Was fühlst du, wenn du hörst Einsatz Suizid mit Bahn? Also gefühlstechnisch natürlich fragt man sich, was ist es für eine Person? Unterschied zwischen Kind, Erwachsenen. Gibt es Kinder auch, die doch zu Tode kommen? Eigentlich seltener. Kinder selber begehen nicht diese Suizide. Ab jugendlichen Alter, leicht Erwachsenenalter, ab da geht's los. Man sagt, ab 20, 25 beginnt's. Aber selber Kinder jetzt nicht, das ist im Rahmen des Schienenunfalls dann mehr, dass sie erfasst wurden. Aber ist zunächst schon gleich ein Unwohlsein bei dir, eine Angst, wenn du so einen Einsatz, vor einem solchen Einsatz stehst, wenn du... Ein Unwohlsein natürlich, klar, weil man weiß, Ausgang von einem Schienenunfall, wie der ist, aber eine Angst in dem Sinne ist nicht da. Habt ihr schon mal jemanden gefunden, der noch lebte? Das im Bahnhofsbereich zum Beispiel, wenn Personen versuchen, sich dort umzubringen, natürlich, dann liegen die meistens unter der Lok selber und dann müssen wir halt mit technischer Befreiung dann halt diese Personen da retten. Und unter Umständen auch fürchterlich zugerichtet, dass die Beine abgefahren wurden oder irgendwas Ähnliches. Natürlich. Ja, also ein instabiler Körper liegt uns dann vor, entweder über Reanimationsmaßnahmen versucht man die Person dann wiederzubekommen oder halt über eine notärztliche Versorgung dann anderweitig halt das zu gewährleisten. Jetzt hast du aufgrund deiner Arbeit, nicht nur auf diese Thematik bezogen, ja generell aufgrund deiner Arbeit, Unmengen von furchtbaren Bildern im Kopf, die du zwangsläufig sehen musst durch deine Arbeit. Richtig. Wie verarbeitest du das? Eigentlich für mich persönlich sehr gut. Ich habe meine Frau zu Hause, mit der ich da immer schön drüber sprechen kann, die mir immer zuhört und dann auch die nötige Kraft gibt. Mhm. Ich brauchte selber jetzt noch keinen Notfallseelsorge, wo ich sagen muss, ich muss mit jemand anderem drüber sprechen, weil diese Dinge belasten mich nicht in dem Maße, dass ich nachher posttraumatisch irgendwas zurückbehalte. Mhm. Sicherlich kann ich mich an gewisse Ereignisse erinnern, wo ich dann sage, die waren besonders schwer, besonders schlimm, die haben mich geprägt. Aber dass ich jetzt irgendwelche Belastungen davontrage, habe ich eigentlich in dem Sinne nicht. Das heißt, du hast eine sehr, sehr professionelle Haltung zu deinem Beruf. Richtig, genau. Was war das Schlimmste, was du bisher erlebt hast, was dich am meisten geprägt hat? Also das Schlimmste, man kann die Einsätze nicht miteinander vergleichen, weil jeder Einsatz ist anders. Jeder Unfallort, Einsatzort ist anders und man vergleicht die eigentlich nicht miteinander. Man kann nur sagen, der ist einem Gedächtnis geblieben oder den hat man jetzt schnellstmöglich vergessen. Mhm. Natürlich ist es jedes Mal so, wenn man halt die Gliedmaßen finden, man denkt, warum hat er das jetzt gemacht? Wieso? Aber da beschäftigt man sich nur eine kurze Zeit mit und dann ist das für mich selber wieder erledigt. Also es gibt jetzt nicht so einen Fall, an den du jetzt besonders denkst, wenn ich dich frage, was das für dich auch aufwühlendste war? Also für den Bereich Bahnunglück jetzt kann ich selber sagen, nein, da ist eigentlich alles relativ identisch. Mhm. Und so natürlich, und generell? Sicherlich, wenn man an einer Einsatzstelle ankommt, schwere Verkehrsunfälle, Personen leben noch und man weiß genau, ist eigentlich keine Überlebenschance da und man muss mit der Behandlung beginnen, dabei auch im Rettungsdienst fahren, dass man sagt, die Behandlung, die wir jetzt durchführen, dem Krankenhaus zuführen, man weiß genau, operativ kann nichts mehr gemacht werden, der verstirbt. Naja, da habt ihr natürlich schon aufgrund eurer Erfahrungen einen Blick für, wenn es aussichtslos ist. Ja, richtig, genau. Man muss in dem Moment auch funktionieren. Man weiß genau, wir machen unseren Job, wir müssen den jetzt von der Straße holen, zum Krankenhaus bringen, aber der Erfolg ist gleich null. Nochmal auf die Bahn zurückzukommen, das ist ja unser Thema heute. Wenn du sowas gemacht hast, wie du gerade beschrieben hast, du sammelst Gliedmaßen auf oder musst irgendwelche Reste von einem Menschen aufsammeln und dem Bestatter zuführen, dann hast du irgendwann Feierabend. Kannst du dann so ganz normal abends zu Hause sitzen und Abendbrot essen und plaudern? Ja. Das geht. Funktioniert ganz normal. Gerade auch, weil ich diesen nötigen Rückhalt zu Hause habe. Wäre das nicht, wäre ich alleine zum Beispiel und würde dann über die Situation abends nachdenken. Dann würde es mir, denke ich mal, schwerer fallen. Träumst du manchmal davon? Nein, gar nicht. Dann hast du wirklich eine ganz klare Trennung. Beruf und deine persönliche Seelenbefindlichkeit. Ja, ganz genau. Für mich ist das der Beruf, den ich sehr gerne mache. Und alles andere ist mein Privatleben. Ja, wir reden jetzt über die ganz schlimmen Sachen. Du hast ja auch enorme Erfolgserlebnisse, weil ihr ja auch vielen Menschen das Leben rettet oder viele Menschen einfach auch schützt und denen helfen könnt. Das ist ja die gute Seite des Berufes dann. Wenn du solche Suizidfälle an der Bahn siehst, sind da übrigens, kann man das sagen, sind das mehr Männer, mehr Frauen? Nee, also das ist durchweg gemischt. Kann man gar nicht pauschalisieren. Beide Geschlechter gleich. Denkst du dann manchmal darüber nach, was die Person dazu bewogen hat? Also über die Beweggründe selber nicht. Manchmal findet man natürlich auch bei der Person oder beziehungsweise die Polizei im Nachhinein dann Abschiedsbriefe, die Beweggründe stehen dann da drin, aber die dürfen man selber nicht belasten. Ich hatte ja gerade auch schon unseren Bahnfahrer gefragt, unseren Lokführer gefragt, wie er das bewertet, dass Menschen sich so das Leben nehmen. Wie beantwortest du diese Frage? Die werden mit Sicherheit ihre Beweggründe dazu haben, aber die kann ich nicht hinterfragen in dem Moment. Die darf ich mir auch nicht stellen, diese Fragen, weil im Grund wird es gegeben haben, ob man ihn toleriert, ob es die richtige Art und Weise ist, sich das Leben zu nehmen, kann man nicht für die Person entscheiden in dem Moment. Also du siehst das ganz neutral. Du sagst nicht, dass du das verurteilst, dass man sich auf diese Art und Weise das Leben nimmt. Nein, sicherlich die Folgen daraus, ob die Person sich dessen bewusst ist, für den Lokführer, für die Person im Zug, gerade auch wenn Kinder mit im Zug sind, die dann die Gliedmaßen draußen liegen sehen. Mhm. Da ist ja für uns auch diese Nachbetreuung dann halt dabei. Mhm. Sind halt diese nicht so schönen Erlebnisse, gerade für die Angehörigen alles noch. Aber die Person wird die Gründe dazu gehabt haben, die hinterfragen wir uns eigentlich nicht. Okay, ich merke schon, dass du ein ganz strikt professioneller Mann bist, in jeglichem, der seinen Job macht, den wahrscheinlich sogar sehr, sehr gut macht und alles andere außen vor lässt, und das muss man dann ja auch tun. Richtig, ja, genau. Thorsten, vielen Dank für deinen Anruf und den Einblick, den du uns gegeben hast. Vielen Dank. Kein Problem. Alles Gute. Auch. Tschüss. Bis Jürgen, tschüss. Und um 1.56 Uhr, Mann, die Zeit vergeht aber schnell, hatte ich gar nicht gemerkt, ist hier Bärbel. Bärbel ist 66, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Bärbel, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, entschuldige bitte. Leg los. Ja, also ich bin vor circa 40 Jahren mit dem Zug von Dubrovnik nach Sarajevo gefahren und da hat neben mir eine Frau ein Baby bekommen. Ach. Ja, also plötzlich großes Geschrei und ich wusste erst gar nicht, was los war. Die hat sich auf den Boden geworfen und ich habe dann erst... Hast du geholfen? Nein. Ich konnte überhaupt nicht so schnell reagieren. Ich wäre auch nicht so in der Lage gewesen, glaube ich. Da waren aber so Bäuerinnen, die haben dann ihre Koffer ausgepackt. Die waren ja alle, kamen aus dem Urlaub und haben dann Handtücher rausgeholt. Und der Zug war voll besetzt. Also die ganzen Gänge, da standen Leute, aber da bildete sich auf einmal dann so, wurde so Freiraum geschaffen. Alle gingen zur Seite. Ja, und alle, da waren so ältere Frauen, die halfen alle mit. Und die konnten das dann, die konnten gut helfen und gezielt. Ja, das war also wirklich eine große Blutlache da im... Ja. Ist das Kind denn gesund zur Welt gekommen? Ja, auf einmal hieß das, ja, ein Junge, und der ganze Zug, der applaudierte und alle freuten sich und also sowas war richtig toll, das war richtig eine Sensation im Zug. Das ist ja Wahnsinn. Und wie lange seid ihr dann noch gefahren, bis die Frau dann aussteigen konnte mit ihrem Kind? Ja, das war vielleicht noch eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde, ja. Und das war eine verfrühte Geburt. Das hatte niemand damit gerechnet. Ja. Und diese Frau saß wirklich in deinem Abteil, also direkt quasi neben dir? Ja, da waren gar keine Abteile. Da waren nur so Bänke drin und ein Gang. Ja. Verstehe. Das war richtig so ein Bummelzug, so vor 40 Jahren. Ne? Ja, wie vielleicht so ein Schienenbus nannte man das früher bei uns hier. Sowas in der Richtung vielleicht. Ja, also richtig ein Zug war das schon, ne? Aber es waren eben keine Abteile. Ja. Ne? Und hat die Frau, das Kind war wohl auf, sagst du, und hat die Frau die hatte dann, wie gesagt, die Leute hatten alle Handtücher dabei, also die Frauen, die dann da geholfen hatten und dann das Kind eingewickelt und ja, die Frau, die war auch hinterher so, machte so wieder einen ganz vergnüchten Eindruck. Und die ist dann auch ist aufgestanden und hat ihr Kind genommen und ist nach Hause gegangen. Ja. Das ist ja lustig, wenn das Kind das später dann so erzählt hat, wo es geboren wurde, ist es immer eine tolle Geschichte. Ja, aber wirklich. Und das Kind kann gar nicht genau sagen, wo der Geburtsort ist, denn die Bahn fuhr ja, während das Kind geboren wurde. Das ist ja eine irre Geschichte. Ja, was man alles in der Bahn erlebt. Ja, und dann haben wir im Zug Leute kennengelernt und die sagten dann, ach, ihr wollt nach Sarajevo, da kriegt ihr überhaupt keine Unterkunft, jetzt ist da irgendeine Messe oder so. Wir kamen mitten in der Nacht an. Mhm. Ich muss sagen, mein Mann, also späterer Mann, ist Serbe und das waren eben Bosnier aus Sarajevo, Muslimane. Mhm. Und die haben gesagt, komm zu uns. Die haben uns eingeladen. Die kamen selbst aus dem Urlaub. Mhm. Die waren mit Oma, Opa, so eine Riesenfamilie. Mhm. Und die haben uns eingeladen. Die haben nachts was zu essen gemacht. Wir haben da übernachtet. Super. Die haben uns am nächsten Tag Sarajevo gezeigt. Also richtige Gastfreundschaft. Es war so toll. Herzliche Aufnahme. Toll. Bärbel, danke, dass du angerufen hast. Ja, ich freue mich. Alles Gute wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch einen schönen Abend noch. Dankeschön, ne? Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Patricia Unger. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich hoffe pünktlich. Ihr könnt anrufen und mailen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen. Ciao.